Seit du nicht mehr da bist, bin ich so allein. Und ich fühl, was es heißt, wieder einsam zu sein. Seit du nicht mehr da bist, ist alles so leer. Denn du fehlst mir, ja, du fehlst mir. Du fehlst mir so sehr. Mir fehlt all die Liebe, die ich bei dir fand. Mir fehlt all das Glück, das uns beide verband. Du sollst wissen, ich lieb dich. Komm doch bald wieder her. Denn du fehlst mir, ja, du fehlst mir, du fehlst mir so sehr. Gestern war ich am Bahnhof, du weißt schon warum, weil ich glaube, die Zeit des Alleinseins wär um. Du kamst nicht, da wurde das Herz mir so schwer. Denn du fehlst mir, ja, du fehlst mir, du fehlst mir so sehr. Mir fehlt all die Liebe, die ich bei dir fand. Mir fehlt all das Glück, das uns beide verband. Du sollst wissen, ich lieb dich, komm doch bald wieder her. Denn du fehlst mir, ja, du fehlst mir so sehr. Da da da, da da da da.